Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde unter dem Motto Ex Oriente Vox. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Come nei fumetti, ma viviamo in due mondi, tedesche e italiane. A tu vaga vaga, zunga, sempre sempre strana. Vaga l'Italia, mi giovane pure. Tedesca, germani, guerre straniere. A violenza non fornisce e non sa ci nemmeno. Che le caccia pensa, primi ci chiamano fatica. Vorrei di casa, vengono a bruciare. Padre, padre, arrosta patria mia. Arrosto un sicuro che le capo pensavi io. Perciò me ne vaga in Australia, me ne vaga in America. Cazzo, ma pure là sono strano. Nata Germania, ma figlio d'italiano. Arasında bitmeyen bir öykü Ein Viertel Jahrhundert und immer noch fremd Ein Viertel Jahrhundert und immer noch fremd Nada Germania, ma figlio d'italiano İki koltuk arasında bitmeyen bir öykü Ein Viertel Jahrhundert und immer noch fremd Ein Viertel Jahrhundert und immer noch fremd Çeyrek asır Almanya'da yine yabancı Kalbimi vatanımla yine yabancı İki koltuk arasında bitmeyen bir öykü Kimimiz bocaladı kimimiz de sövdü Aynı tas aynı aman dilimizde tübiti NATO merme NATO kafa anlatamadı gitti Bizi olduğumuz gibi kabul edin yeter Ne yardım ne de alay bizi hoşnut eder Amanları öğrendik bir de siz bezirmeyin Yalnız çıkar için yanınızda istemeyin İstemeyen gelin gibi bizleri terslemeyin Sevin veya sevmeyin ama bize çektirmeyin Nada Germania, ma figlio d'italiano İki koltuk arasında bitmeyen bir öykü Ein Viertel Jahrhundert und immer noch fremd Ein Viertel Jahrhundert und immer noch fremd Nada Germania, ma figlio d'italiano İki koltuk arasında bitmeyen bir öykü Ein Viertel Jahrhundert und immer noch fremd Ein Viertel Jahrhundert und immer noch fremd Geh's weiter weg, um Traditionen zu pflegen Italienisch aufgewachsen, weil wir darauf Wert legen Es ist ne Flucht, ohne Segel Mit eigenen Gesetzen und mit eigenen Regeln Besuchen deutsche Schulen, italienisch im Nachhilfeunterricht Doch manchmal sind Schwarzköpfe in diesem Land Unerwünscht bewege mich zwischen zwei Stühlen Italienisch und Deutsch, bezahle für die Gesellschaft Doch werde ich oft von ihr enttäuscht Dumme Sprüche von Passanten über Emigranten Die Anfang der 60er den Weg nach Deutschland fanden Uns gibt es schon im Vierteljahrhundert und immer noch fremd Ich bin dort zu Hause, wo man mir die Freiheit hängt Nada Germania, ma figlio d'italiano İki koltuk arasında bitmeyen bir öykü Ein Viertel Jahrhundert und immer noch fremd Ein Viertel Jahrhundert und immer noch fremd Nada Germania, ma figlio d'italiano İki koltuk arasında bitmeyen bir öykü Ein Viertel Jahrhundert und immer noch fremd Ein Viertel Jahrhundert und immer noch fremd Nada Germania, ma figlio d'italiano İki koltuk arasında bitmeyen bir öykü Ein Viertel Jahrhundert und immer noch fremd Ein Viertel Jahrhundert und immer noch fremd Nada Germania, ma figlio d'italiano İki koltuk arasında bitmeyen bir öykü Ein Viertel Jahrhundert und immer noch fremd Ein Viertel Jahrhundert und immer noch fremd Ein Vierteljahrhundert und immer noch fremd. Ein Track mit Funk-Gitarren, Saz-Melodien und einem Bassriff, der vielen türkischen Bauchtanzstücken zugrunde liegt. Dazu Reime in Italienisch, Deutsch und Türkisch. Die Microphone-Mafia war das, DJ Ra, Signor Rossi und Little Asia. Seit über einem Jahrzehnt sind sie in der Hip-Hop-Szene aktiv. Die Kinder der ersten Generation von damals sogenannten Gastarbeitern trafen sich in Köln. Gerade ist ihr neues Album erschienen. Infernalia heißt es und die Crew nennt sich, wie gesagt, Microphone Mafia. Ver beni naya Das war gerade zum zweiten Mal in dieser Soundcheck-Ausgabe Sitara mit einer aktuellen Adaption eines Volksliedes aus der Türkei. Başında Puşan Gurban heißt es. Zu finden auf dem Debütalbum von Sitara, erschienen im vergangenen Jahr. Jahrzehntelang war es aufgrund staatlicher Doktrin unmöglich, Musik in kurdischer Sprache in der Türkei zu veröffentlichen. Erfreulicherweise hat sich die Lage geändert. Seit einigen Monaten ist sogar Unterricht in kurdischer Sprache erlaubt. Vor Sitara war gerade das Quintett Refchen zu hören mit einem Track von ihrem aktuellen Album Ase. Es erschien in diesem Jahr, Beilek heißt die Nummer, die zu hören war. Thank you. Das war das Senem Dee Cheek Sextet mit zwei Stücken von der Kassette Takalar aus dem Jahr 1988. Aufgenommen und veröffentlicht wurde die Musik in Frankreich. Die Sängerin Senem Dee ist zusammen mit dem türkischen Perkussionsmeister Okay Temiz zu hören und mit Franck Tortillier, Vibraphon und Marimbaphon, Eric Sevard, Saxophon, Yves Rousseau, Kontrabass, David Poradier, Dutheil, Drums und mit Alain Blaising, Gitarre. Von ihm stammen auch die Arrangements auf diesem Album des Senem Dee Sextets. Zwei Stücke waren zu hören, gerade eben der Titel Jest im 9/8-Takt und davor Haidar Haidar. Haidar ist ein Nachname der alevitischen Derwische, heißt es im Textblatt des Albums, und außerdem sei Haidar der Vorname des Dichters Pir Sultan Abdal. Haidar bedeutet so viel wie Löwe. Geldim, safiyetsizim uzandım, örttüm bağrını usulca, öptüm olgun erik gibi ağzını. Çocukluğumun geçtiği o eski mahallede başı boyalı, ahşap eski bir evde otururlardı Sakız Hanım'la Mahur Bey. Bembeyaz tenli, bembeyaz saçlıydı Sakız Hanım. Zaten onun için Sakız Hanım derdik kendisine. Pamuk gibi elleriyle kemençe çalardı. Eşi Mahur Bey önce biraz nazlanır, sonra o da kanunuyla eşlik ederdi Sakız Hanım'a. Beraber meşk ederlerdi. Yaz akşamlarında açılırdı perdeler. Yorgun ellerinde 2 yıl kadar oluyor. Önce kanun sustu o eski evde. Birkaç ay sonra da kemençe. Ve aşı boyalı ahşap evin perdeleri bir daha açılmamak üzere kapandı. Evin satılacağı söylentileri başlayınca gittim. İçeri girdiğimde eski bir koltuğun üzerinde boynu bükük bir kanun ve kanunun göğsüne yaslanmış mahzun kemençeyi gördüm. Bizi rahatsız etmeyin der gibiydiler. Kıyamadım, uzaklaştım. Das war zweimal Sezen Aksu aus der Türkei, zuletzt mit einem Lied von Bahadir Akuzu und Barış Manço. Barış Manço gehörte zur ersten Generation türkischer Musiker, die angloamerikanische Popmusik mit türkischer Folklore fusionierten. Bis zu seinem Tod Ende der 90er Jahre war er erfolgreich und gerade ist ein Tributalbum türkischer Stars erschienen, die lauter Barış Manço-Songs covern. Sezen Aksu sang gerade Sakis Hanım ve Mahur Bey. Barış Manço hat den Text dieses Liedes geschrieben. Er handelt von einem alten Ehepaar, das lang und glücklich verheiratet war. Sie lebten in einem schönen Haus. Als der alte Mann stirbt, werden die Fensterklappen geschlossen und nie mehr geöffnet. Das erste Lied, das Sezen Aksu gerade sang, hat sie selber geschrieben. Es bringt die Gefühle einer Frau zum Ausdruck, die sich dazu durchringt, dem Partner Lebewohl zu sagen. Ich habe unsere Lüge satt, habe mein Herz bedeckt, deinen Mund wie eine reife Pflaume geküsst, ein Gebet vom Herzen auf deine Stirn gesprochen und habe dann gesagt, geh, mein Herz. Nihayet ist der Titel dieses Liedes von Sezen Aksu und Nihayet bedeutet endlich. Nihayet ist ein Track vom Sezen Aksums neuestem Album, es erscheint in diesem Jahr und heißt Şarkı Söylemek Lazım. Thank you. bu işi becerebilir miyiz? Yüzümüze gözümüze bulaşır mı? Ben de isterim. Mi desem yoksa önünden transit mi geçsem? Sorma bana bonusların akıbetini. Helalleşsek de mi globalleşsek? Kuponda mı kessem, yarışmaya mı girsem? Kalmadı bizde sermaye. Sen neredesin? Ara beni cepten. Yap bana masaj da açtı. Im vergangenen Jahr erschien ein neues Album von Bulutsuzluk Özlemi mit Sänger und Autor Nejat Yavaşoğlu. Das war gerade die Eröffnungsnummer und das Titelstück des Albums Numara, zu Deutsch die Nummer. Dementsprechend ist auf dem Cover ein großer sogenannter Barcode zu sehen, diese Folge von senkrechten Strichen unterschiedlicher Dicke, die verschlüsselt den Ladenpreis eines Kaufgegenstandes wiedergeben. Die fünf Mitglieder von Bulutsuzluk Özlemi sind zwischen den Stäben des Barcodes zu sehen, fast wie hinter Gittern. So handelt auch der Text der Nummer von etwas, das schon früher einmal treffend als Konsumterror bezeichnet worden ist. Frau, Mann, Vater, Mutter, für dich eine Nummer, für mich, für uns, euch, sie. Der Herr konsumiert, auch die Kinder konsumieren, hier hast du eine Nummer bekommen. Wir sind am Ende, wir sind verzweifelt. Soweit Bulutsuzluk Özlemi in dem Titelstück ihres letztjährigen Albums Numara. Das nächste Stück trägt den Titel Ike Parça Kan, zu Deutsch etwa zwei Stück Seele, Herz oder auch zwei Stück Leben. Rüya bütün çektiğimiz, rüya kahrım, rüya zindan. Nasıl da yılları buldu bir mısra boyu macera. Rüya bütün çektiğimiz, rüya kahrım, rüya zindan. Nasıl da yılları buldu bir mısra boyu macera. Bilmezler nasıl aradık birbirimizi, bilmezler nasıl sevdik. İki bitik hasret, iki parça can. Bilmezler nasıl aradık birbirimizi, bilmezler nasıl sevdik. İki yitik hasret, iki parça can. Thank you. çektiğimiz rüya kahrım rüya zindan. Nasıl da yılları buldu bir mısra boyu macera. Rüya bütün çektiğimiz rüya kahrım rüya zindan. Nasıl da yılları buldu bir mısra boyu macera. Bilmezler nasıl aradık birbirimizi, bilmezler nasıl sevdik. İki yitik hasret, iki parça can. Bilmezler nasıl aradık birbirimizi, bilmezler nasıl sevdik. İki yitik hasret, iki parça. Kanaman bana yalan söylemeyiz, aldanıp da sözlerine kanamam. Bana yalan söylemeyiz, aldanıp da sözlerine kanamam. Kanamam, kanamam sana ben. Aus der Türkei geht's in der heutigen Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das waren gerade drei Nummern hintereinander. Zuerst der Singer-Songwriter Fikret Keslok mit Iki Parja Can, zu finden auf einer Kompilation mit Aufnahmen Fikret Kesloks aus den Jahren 1965 bis 2001. Dünden Bugene heißt das Album, und danach gab es noch zwei Perlen aus der Sammlung mit 26 Rare Grooves aus der Beat-Ära in der Türkei. Das niederländische Label Grey Past Records gab die Sammlung heraus. Zu hören war gerade eine Rock-Adaption eines Volkslieds im 9/8-Takt, Tamsara heißt es, und die Band heißt Mavi Chokokla. Die Nummer erschien 1967. Aus dem Jahr 1965 kam der Song davor, die Band ist Mavi Ishikla und der Song war Kanaman. Das war Musik von der experimentierfreudigen Band Zen. Eine Nummer mit, wie mir scheint, Feedback-Sounds einer elektrisch verstärkten Saz. Karşılama heißt der Track, veröffentlicht 1995 auf dem Debütalbum der Band. Knapp zwei Stunden mit Musik aus der Türkei gehen so langsam zu Ende. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Ein herzliches Jog Teşekkürler an Hülya Wolf, die wie so oft in den letzten 10 Jahren die Titel und Texte der Lieder übersetzt hat. Zum Schluss dieser Soundcheck-Folge noch einmal die Sängerin Sadet Türkös, diesmal zusammen mit dem Cellisten Martin Schütz. Die beiden haben ein Gedicht des berühmten türkischen Dichters Nazım Hikmet vertont. Sein Text lautet in der Übersetzung von Sadet Türkös folgendermaßen: Es sind die Mütter, die uns zu Menschen machen, sie sind die Lichter, die vor uns gehen. Hat nicht auch euch eine Mutter geboren? Tötet die Mütter nicht, ihr Herren, die Wolken dürfen keine Menschen töten. Ein sechsjähriger Bub rennt, sein Drache segelt über die Bäume, auch ihr seid einst so gerannt. Tötet die Kinder nicht, ihr Herren, die Wolken dürfen keine Menschen töten. Die Bräute kämmen sich vor dem Spiegel, sie suchen jemanden darin. Sicher hat man auch euch so gesucht. Die Wolken dürfen keine Menschen töten. Geçiyor.